Hier rechts, das ist unsere Hauptproduktion. Und hier sieht man es, soweit das Auge reicht, stehen da Pflanzen. Hier nebenan stehen Hängekranien. Ein kleiner Schritt durch eine unscheinbare Glastür und Benny Kuipers steht in seinem Reich. Joghurtbechergroße Blumentöpfe säumen den Boden im Gewächshaus. Darüber schweben Kuipers Mitarbeiter auf gleitenden Plateaus aus Holzplanken. Kopf und Arme hängen vornüber. Die Männer und Frauen stecken kleine Hölzer in die Töpfchen, damit die Geranien Halt haben, wenn sie wachsen. Die fliegen drüber. Da sieht man schön, ne? Der Wagen, der läuft ganz langsam drüber her. Und die Mitarbeiter, die stecken die Stäbchen rein. Benny Kuipers ist Inhaber und Chef von Emsflower, dem größten Topfpflanzenzüchter in Europa. Und im Moment ist Hochbetrieb. Der Großteil der Blumen wird im Frühjahr und im Sommer verkauft. Es sieht so einfach aus, ne? Aber da steckt unglaublich viel Erfahrung auch vor allem dahinter. Benny Kuipers kommt aus den Niederlanden und den Familienbetrieb gründete sein Vater einst dort. Aber Kuipers wollte dahin, wo er die meisten Pflanzen verkauft, nach Deutschland. 2004 bezog das Unternehmen den neuen Hauptsitz im südlichen Emsland. Wir arbeiten hier mit 200 bis 300 Leuten und sind hier jetzt 10 Jahre in Emsbüren und sind eigentlich froh, dass wir den Schritt damals gemacht haben. Hier schön an den Autobahnkreuz und ist gut für die Logistik. Auch unsere Mitarbeiter können hier schnell kommen. Kommen sollen aber nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch Kunden. Kuipers hat gerade ein großes Gartencenter eröffnet, gleich gegenüber vom Firmensitz. Ein Tropenhaus hat er eingerichtet, um Gäste zum Erlebniseinkauf anzulocken. Kanarienvögel zwitschern im Restaurant und das Konzept kommt bislang gut an. Unter den Besuchern sind viele Niederländer. Aber nun fürchtet Kuipers, dass die nicht mehr kommen, wenn die Bundesregierung im kommenden Jahr eine Maut für Pkw auf deutschen Fernstraßen einführt. Wir haben ungefähr 300.000 Besucher. Das muss die erstkommenden Jahre eigentlich viel mehr werden. Das Gartencenter, das ist gerade fertig und das muss sich noch entwickeln. So, wir müssen Richtung 500.000, 600.000 Besucher. Ich bin mir sicher, dass ein Großteil von den Holländern wegbleiben. So wie Kuipers befürchten viele Unternehmer in der Grenzregion empfindliche Einbußen. 500 Millionen Euro pro Jahr will Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt mit der Infrastrukturabgabe unter dem Strich einnehmen. Sein Ministerium prognostiziert, dass rund 24 Millionen Ausländer entweder die Jahresmaut zahlen oder eine Kurzzeitvignette kaufen. Die Große Koalition hatte sich am Ende des vergangenen Jahres auf das Vorhaben festgelegt. Es ist in erster Linie ein Prestigeprojekt der CSU, mit dem die Christsozialen in Bayern Wahlkampf gemacht hatten. Die sogenannte Ausländermaut sollte all jene in Bayern befriedigen, die sich über Mautgebühren in Österreich und in der Schweiz ärgerten. Nun sollen nicht nur Ausländer, sondern auch deutsche Autofahrer zahlen. Wer seinen Wagen in Deutschland angemeldet hat, soll allerdings bei der Kfz-Steuer entlastet werden. Die Maut darf jene Autofahrer nicht zusätzlich belasten. So lautet die Bedingung von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ungerecht finden das viele Nachbarn Deutschlands. Politiker, die müssen Barriere wegnehmen an den Grenzen und keine neue bauen. Und die Maut ist eine neue Barriere, die gebaut wird. Sagt Michael Seibum, Bürgermeister von Lossa. Keine halbe Stunde dauert es mit dem Auto von Benny Kuipers Blumenhof in die niederländische Gemeinde. Losse liegt an der deutschen Grenze, an die Autobahn von Amsterdam nach Berlin. Und eigentlich ist es für uns als Losse üblich, um nach Deutschland zu fahren, tagtäglich. Eigentlich gibt es für uns kaum eine Grenze. Selbst für Fahrten in andere Städte im eigenen Land benutzen Seiboms Landleute häufig deutsche Autobahnen. Vor allem die parallel zur Grenze verlaufende A31. Und sie haben sogar Geld zugeschossen, um sie zu bauen. Die Planung zog sich jahrelang hin und schließlich wurde der Bau regional und privat mitfinanziert. Niederländische Gemeinden, Verbände sowie Unternehmen beteiligten sich an den Kosten. Wir haben zum Teil die 31 bezahlt. Ich glaube 16 Millionen haben wir aus den Niederlanden bezahlt, um zu sorgen, dass die 31 schnell fertig wird. Und ja, darum verstehen wir nicht, dass wir demnächst dann auch noch Maut zahlen müssen. Zumehr die deutschen Einwohner das Geld ja zurückbekommen, die Maut. Seibum sorgte für Aufsehen, als er in Lossa Anti-Maut-Aufkleber auf Autos klebte und Bilder davon über Twitter verbreitete. Für die Region, gegen die Maut steht darauf, auf Niederländisch und auf Deutsch. Die Sticker kamen aus dem deutschen Nordhorn. Seibum ist froh, dass er nicht allein ist mit seinem Unbehagen. Wir leben hier zusammen miteinander. Ne? Wir leben hier eigentlich im Herz von Europa und wir fühlen uns auch mehr Europäer dann Deutschen oder Niederländer. Ne? Und ja, dann verstehen wir es auch gar nicht, ob man dann Deutsche oder Niederländer ist, dass die einen zahlen müssen, die anderen nicht. Und das Unrecht, ja, das fühlt nicht gut. Es fühlt sich nicht gut an, aber ist es auch tatsächlich Unrecht, europäisches Unrecht? Das ist einer der größten Knackpunkte im Streit um die Maut. Denn ob die Abgabe mit den europäischen Verträgen vereinbar ist, das ist umstritten. Verstößt sie gegen Europarecht, droht sie an der Brüsseler EU-Kommission oder vorm Europäischen Gerichtshof in Luxemburg, kurz EuGH, zu scheitern. Mitglieder des Verkehrsausschusses im Bundestag sind heute nach Brüssel gereist, um sich ein Bild von der dortigen Einschätzung der geplanten deutschen Maut zu machen. Natürlich ist sie europarechtlich nicht okay. Und das, was im Koalitionsvertrag steht, ist die Quadratur des Kreises. Es sollen nur die Ausländer belastet werden, keine Deutschen. Und dann soll es mit Europarecht vereinbar sein. Sagt Michael Kramer, der Grünen-Politiker ist Vorsitzender des Verkehrsausschusses im Europäischen Parlament. Die Infrastrukturabgabe ist, und davon sind wir überzeugt, mit Europarecht vereinbar. Sie diskriminiert weder unmittelbar noch mittelbar. Sie nimmt einen Teil einer derzeitig bestehenden Privilegierung für nicht in Deutschland zugelassene Fahrzeuge zurück. Wir werden von dem EuGH keine Probleme zu erwarten haben. Erwidert Ulrich Lange von der CSU. Er ist Obmann der Unionsparteien im Verkehrsausschuss des Bundestages. Aber wer hat recht? Eines ist klar, eine Ausländermaut, wie sie die CSU großspurig im Wahlkampf angekündigt hatte, da herrscht kaum Zweifel, wäre krachend gescheitert. Eine Maut nur für Ausländer zu erheben, wäre eine direkte Diskriminierung von Bürgern anderer EU-Staaten. Und die verbietet das Europarecht. Deswegen hat der Verkehrsminister inhaltlich und rhetorisch nachgebessert. Statt einseitig ausländische Straßennutzer zu belasten, wird die neue Regelung auf zwei Gesetze verteilt. Die Erhebung der Maut für alle und die Senkung der Kfz-Steuer für deutsche Fahrzeughalter. Und aus der Ausländermaut wurde die Infrastrukturabgabe. Damit nur nicht der falsche Eindruck entsteht bei der skeptischen EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc. Die Frage ist also, wie viel Ausländermaut steckt noch in der Pkw-Maut? Die Kommission hatte Dobrindt schon im Herbst davor gewarnt, die Pkw-Maut mit der Entlastung deutscher Autofahrer durch eine niedrigere Kfz-Steuer zu verbinden. Denn die europäischen Verträge verbieten nicht nur die direkte, sondern auch die indirekte Diskriminierung. Und die könnte gegeben sein, wenn zwar In- wie Ausländer Maut zahlen, aber nur die deutschen Autohalter auf Punkt und Komma entschädigt werden. Dafür sagt Volker Böhme-Nessler, Rechtsprofessor an der Universität Oldenburg. Das heißt, der holländische Autofahrer muss die Pkw-Maut zahlen, der Deutsche muss sie auch zahlen, bekommt aber hinterher über die Kfz-Steuer das Geld wieder zurück, muss sie also unterm Strich nicht bezahlen. Das ist nach europarechtlichen Maßstäben die sogenannte indirekte Diskriminierung. Das CSU-geführte Verkehrsministerium beharrt hingegen darauf, dass es bisher ausländische Autofahrer seien, die besser gestellt würden als Deutsche, weil sie sich nicht an den Kosten für die deutsche Infrastruktur beteiligen müssten. Das werde nun aufgehoben. Ich bleib dabei. Die Infrastrukturabgabe, sie ist fair, sie ist sinnvoll und sie ist gerecht. Sie ist fair, weil sie in den meisten unserer Nachbarländern genau so durchgeführt wird. Sie ist sinnvoll, weil jeder Euro, den wir einnehmen, zusätzlich in die Infrastruktur investiert wird. Und sie ist gerecht, weil sie zukünftig jeden, der die Straßen nutzt, angemessen an der Finanzierung mit beteiligt. Lautet Dobrindts Dreiklang. Die Deutschen würden nicht besser gestellt, weil sie ja nach wie vor eine Kfz-Steuer entrichteten, wenn auch eine gesenkte, und zwar zusätzlich zur Maut. Minister Dobrindt beruft sich dabei auf ein vom Verkehrsministerium in Auftrag gegebenes Gutachten des Bonner Staatsrechtlers Christian Hillgruber. Dem stehen andere Gutachten entgegen. Die Universität Innsbruck etwa oder der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages bescheinigen der Maut sehr wohl eine europarechtswidrige Diskriminierung. B- und Entlastungen durch Maut- und Kfz-Steuer dürften nicht miteinander verbunden werden. Auch die Bundesländer stellten sich in einer Erklärung mehrheitlich gegen die Pkw-Maut. Wir haben niemanden gefunden, der darin einen Beitrag etwa zu einem gemeinsamen Europa sieht, sondern man hat eher den Eindruck, hier wird eine Pegida-Maut ins Spiel gebracht. Polterte der Grüne Winfried Herrmann, Verkehrsminister von Baden-Württemberg. Gegner und Befürworter der Mautpläne werfen sich gegenseitig vor, die jeweiligen Gutachten seien nur minder aussagekräftig, da sie Auftragsgutachten seien und damit schon beeinflusst. Die Ergebnisse der Uni Innsbruck etwa wurden vom österreichischen Verkehrsministerium vorgestellt, das die deutsche Pkw-Maut ablehnt und wie die Niederlande vor dem EuGH eine Klage erwägt. Die Juristen des Bundestages wurden einmal von der SPD und einmal von den Grünen beauftragt. Der Europarechtler Böhme Nessler hält es für entscheidend, wie die Kfz-Steuer geändert wird. Eigentlich dürfte Deutschland seine Kfz-Steuer umbauen, ohne dass Europa konsultiert werden muss. In diesem einen Fall ist es aber anders. Wenn nämlich die Kfz-Steuer so umgebaut wird, dass es keinen anderen Sinn hat, als einfach nur den deutschen Autofahrern die Pkw-Maut zu erstatten, wenn das der entscheidende Sinn dieses Umbaus ist, dann ist es europarechtlich gesehen keine Änderung des Kfz-Steuergesetzes, sondern gleichzeitig mindestens eine indirekte Diskriminierung der ausländischen Autofahrer. Und dann wäre es verboten. Der Verkehrsminister verweist zur Rechtfertigung gern auf andere europäische Mautsysteme. Allerdings gibt es keines, das den Bürgern die Mautkosten direkt über eine Steuersenkung erstattet. Und Böhme-Nessler weist darauf hin, dass der Europäische Gerichtshof stets mit im Blick habe, ob das Vorgehen eines EU-Mitglieds die europäische Integration voranbringt oder bremst. Die rechtlichen Regelungen sind so angelegt, dass Europa weitergeht. Die sind dynamisiert. Es gibt Normen in den europäischen Verträgen, die Bewegung und Fortschritt reinbringen wollen in Richtung mehr Integration. Und der Europäische Gerichtshof sieht sich tatsächlich auch als Motor dieser Integration. Der legt die Normen, die entscheidenden Regeln so aus, dass sie europafreundlich sind und dass sie die europäische Integration befördern. Und dabei steht die Behauptung Dobrindts, dass lediglich eine Besserstellung ausländischer Autofahrer beseitigt werde, auf wackeligen Füßen. Das zeigt ein früherer Fall. 1990 klagten 5 EU-Staaten vor dem EuGH gegen die Einführung einer Lkw-Maut in Deutschland, die zwar nicht 1:1, aber auch über die Senkung der Kfz-Steuer abgefedert werden sollte. Die Richter stoppten das Gesetz. In vielen Punkten lassen sich die beiden Fälle nicht vergleichen, weil andere Bedingungen herrschten. Wohl aber schrieb der EuGH einen Grundsatz fest, der auch heute eine Rolle spielen dürfte. Wenn ein Land eine Ungerechtigkeit wegen unterschiedlicher Steuern und Abgaben vermutet, darf es sie nicht seinerseits durch eine neue Ungerechtigkeit ausgleichen, also durch eine einseitige Belastung ausländischer Fahrzeuge. Was auch die spätere Koalition aus SPD und Grünen zu spüren bekam, wie Grünen-Politiker Michael Kramer einräumt, der dem Verkehrsausschuss in Brüssel vorsitzt. 2004, die rot-grüne Regierung, wollte ebenfalls die Lkw-Maut einführen und die Kfz-Steuer senken. Nachdem sie aber genug Druck aus Brüssel kriegten, haben sie es gelassen. Grundsätzlich aber sei es richtig, die Kosten für die Straßennutzung nicht über Steuern auf die Allgemeinheit abzuwälzen, sondern die zu belasten, die die Kosten verursachen, sagt Kramer. Das ist ein Standpunkt, den die EU-Kommission teilt und in Europa verankern will. Deswegen steht sie dem Mautvorhaben der Bundesregierung auch zwiegespalten gegenüber. João Machado, der oberste Beamte im Verkehrsressort der Kommission, sagte in einer Sitzung im EU-Parlament, er stehe sehr wohl für das Prinzip, dass der Nutzer zahlt, nicht aber für das Prinzip, dass der Ausländer zahlt. Die Kommissarin hat aber auch klar zum Ausdruck gebracht, dass sie zuversichtlich sei, dass eine Infrastrukturabgabe in Deutschland EU-rechtskonform gestaltet wird und werden kann. Sagt CSU-Verkehrspolitiker Lange. Diese Äußerung von Bulz muss nun herhalten für die Hoffnung im Unionslager, dass die Kommission schon zustimmen werde. Die Stimmung zwischen dem Bundesverkehrsministerium und der EU-Kommission ist nicht eben gut. Verkehrskommissarin Bulz hatte Minister Dobrindt vor dem Kabinettsbeschluss zur Maut am 17. Dezember geschrieben, dass die Bedenken der Kommission nicht ausgeräumt seien. Neben der indirekten Diskriminierung ausländischer Autofahrer kritisierte sie, dass Kurzzeitvignetten für Ausländer unverhältnismäßig teuer seien. Die kurzgehaltene Antwort des Ministeriums lautete, dass die Kommissarin wohl nicht alle Informationen beisammen gehabt habe. Und CSU-Politiker in Brüssel sekundierten, dass die Kommission sich nicht in das Gesetzgebungsverfahren einzumischen habe. Was nicht stimmt. Die Kommission meldet sich immer wieder zu Wort, wenn sie in einem Mitgliedsland einen Europarechtsbruch wähnt. So kann der noch abgewendet und ein juristisches Verfahren vermieden werden. Die Bedenken gegen die Maut hegt der juristische Dienst der Kommission offenbar nach wie vor, wie der Spiegel berichtete. Mindestens in den zwei Punkten, indirekte Diskriminierung und überteuerte Kurzzeitvignetten, verstießen die Mautpläne gegen EU-Recht. Ein offizielles Urteil will die Kommission sich erst bilden, wenn die Gesetzesvorhaben den Bundestag passiert haben. Der Vorsitzende des Verkehrsausschusses im Bundestag, der SPD-Politiker Martin Burkhardt, erwartet dabei noch einige Änderungen. Kein Gesetz geht so raus, wie es reingekommen ist, und das gilt auch für die Pkw-Maut. Ich gehe davon aus, dass es noch zu Änderungen kommt. Ansonsten sei die Maut ein CSU-Gesetz und das müsse die SPD nun eben schlucken, damit die Union auch weiterhin bei SPD-Projekten wie der Mietpreisbremse mitmacht. Außerdem tröstet die SPD sich damit, dass mit der Pkw-Maut auch die von ihr geforderte Ausweitung der Lkw-Maut kommt. Pragmatismus für den Burgfrieden in der Großen Koalition. Dennoch zweifelt kaum jemand aus der Opposition oder der Regierung daran, dass die Pkw-Maut am Ende vor dem EuGH landet. Schließlich können nicht nur die Kommission oder die Nachbarländer Deutschland vor dem Gerichtshof verklagen, sondern jeder einzelne Bürger. Sollte der EuGH eine Diskriminierung ausmachen, würde aller Voraussicht nach nicht die Maut kippen, sondern die Kfz-Steuersenkung. Damit wäre es gebrochen, das Versprechen, dass es keine Mehrbelastung für deutsche Autofahrer gibt, warnt SPD-Mann Burkert. Ja, es ist zu befürchten, wenn das Gesetz den europäischen Richtlinien nicht entspricht, dass der Europäische Gerichtshof deutlich macht, dass der deutsche Autofahrer belastet werden muss. Dann werden 4,3 Milliarden Euro in die Kassen fließen, aber das Wort der Kanzlerin ist damit passé. Und wie könnte eine Alternative aussehen, die nach Europarecht Bestand hat? Ja, indem man halt auf die Entlastung der Deutschen verzichtet oder die Entlastung pauschaliert macht. Also, dass man sagt, wir senken die Kraftfahrzeugsteuer pauschal um so und so viel und macht das in irgendeiner Form vor oder dahinterher, aber nicht, indem man 1:1 den Belastungsbetrag durch die Maut genau 100% gegenrechnet gegen einen Entlastungsbetrag. Sagt die grünen Verkehrspolitikerin Valerie Wilms und erhält Zustimmung von Europarechtler Böhme Nessler. Sollte die Bundesregierung sich etwa entscheiden, grundsätzlich umzuschwenken von der Kfz-Steuer auf eine nutzerfinanzierte und zweckgebundene Maut, sei das vertretbar. Ob die beiden Gesetze zusammen europarechtlich durchgehen oder nicht, hängt davon ab, wie radikal und fundamental der Umbau der Kfz-Steuer ist. Wenn das mehr ist als einfach nur eine kleine Entlastung der deutschen Autofahrer, dann wäre es denkbar, dass das nicht gewertet wird vom Europäischen Gerichtshof als indirekte Diskriminierung, sondern als eigenständiger steuerrechtlicher Umbau. Und dann gibt es noch die große Idee einer europaweiten Maut, die EU-Kommissarin Bulc bei ihrem Besuch Ende Januar in Berlin vorstellte. Die würden sich außer der CSU eigentlich alle wünschen. Nur, die kann dauern. Auch Benny Kuipers, der niederländische Blumenproduzent aus dem Emsland, wünscht sich mehr juristische Einheit in Europa. Es gibt ja so unglaublich viele Unterschiede in die Gesetze zwischen Holland und Deutschland. Und eigentlich müsste das langsam zusammenwachsen. In der Produktionshalle fährt eine Ladung Primeln vorbei, fertig für den Versand. Und im Schmetterlingshaus baut eine Gruppe holländischer Besucher ihre Kameras auf. Zumindest für Kuipers und die anderen Grenzbewohner könnte die Sache noch einmal glimpflich ausgehen. Eine Ausnahme für Fahrten in Grenznähe sei nämlich schon geplant, sagt Martin Burkhardt, der Chef des Verkehrsausschusses im Bundestag. Die Belastung durch fernbleibende Besucher aus den Nachbargemeinden sei sonst zu groß. All die Sorgen der Landräte und vor allem der Bürgermeister in Grenzregionen ist berechtigt. Ich habe mir das persönlich angeschaut an den Grenzen zu Österreich und nach Tschechien. Die Einbußen werden da bis zu 40% beziffert. Die Kaufkraft muss erhalten bleiben und deswegen wird es eine Lösung geben, also keine Kontrollen in den Grenzgebieten. Wir schauen uns das im Gesetzgebungsverfahren jetzt aber nochmal genau an, wie da die Formulierungen des Ministers sind. Der normale Bewegungsradius im Grenzgebiet, der wird wohl auch weiter mautfrei möglich sein. Das Leben hält sich nicht an einer Seite. Man lebt nahe der Grenze und man ist eigentlich an beiden Seiten tätig. So soll es ja auch sein. So ist ja auch die EU gemeint.